Tja, ihr Lieben, ihr seid da, wir sind da, es kann also losgehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht wieder eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Und das heißt ja, ihr kennt es, ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Eckbert und Eckbert ist 57 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, guten Abend, Domian. Eckbert, was ist dein Thema? Mein Thema, ja, ich habe vor 3 Jahren, habe ich durch einen Autounfall, den ich selbst verursacht habe, der mir passiert ist, ja, meine Frau und meine 2 Kinder verloren. Ja. Ich hatte keine Schuld, ich wurde geschnitten, es war Glatteis. Ich wurde geschnitten, also ich wurde scharf überholt, habe mich dort so fürchterlich bei erschrocken, dass ich in Schleudern gekommen bin, mhm, und wegen ihn eine Eiche gedonnert. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du ihn selbst verursacht hast. Wie meinst du das? Wenn du nicht schuld warst. Ich bin selber gefahren. Ach so, meinst du das? Ich war mit meiner Familie unterwegs, mhm, zurück von den Schwiegereltern. Mhm. Aber du trägst keine Schuld, ich trage keine Schuld an dem Unfall? Nein, überhaupt nicht. Ich habe keine Strafe gekriegt, mhm, nichts, gar nichts. Du bist gegen eine Eiche geschleudert, gefahren? Ja. Und meine Frau und meine Kinder waren auf der Stelle tot. Mhm. Und ich selber bin mit 2 Beinbrüchen davon gekommen und ja, war lange Zeit auch im Krankenhaus. Aber das hauptsächliche Problem an der ganzen Sache ist jetzt, dass ich von den Brüdern meiner Frau dermaßen terrorisiert werde und bedroht werde. Obwohl ich nichts dazu kann. Seit dem Unfall? Also seit 3 Jahren? Seit 3 Jahren. Und das Verhältnis war vorher sehr gut. Wir waren eine super tolle Familie, aber die machen mich dafür verantwortlich. Mhm. Ich habe mit nichts und niemandem mehr Kontakt, außer mein eigener Bruder ist der einzigste, der hinter mir steht noch. Mhm. Was heißt denn, sie terrorisieren dich? Was machen sie? Sie drohen mir. Wie und wo drohen sie dir? Am Telefon? Am Telefon zum Beispiel. Mhm. Oder ich habe sie neulich, vor ein paar Wochen sind sie mir entgegengekommen in der Stadt, mhm, und haben mir dort Schläge angedroht und das dann auch gleichzeitig auch noch ausgeführt. Einmal gedroht und dann auf mich losgegangen, haben mich übelst zurechtgeschlagen, sag, mhm, ich mal. Ich habe jetzt noch Schmerzen, aber ich habe dem Arzt nur gesagt, dass ich gestürzt bin. Ich traue mich nichts dagegen zu unternehmen. Sag mal, Eckbert, und das geht seit 3 Jahren so? Seit 3 Jahren. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst doch völlig am Ende sein. Natürlich, ich habe meine Kinder doch geliebt. Ja, ich kann doch da nichts für. Hm. Ich kann doch da nichts. Wie war das denn damals bei der Beerdigung? Bei der Beerdigung, es fing so nach 4 Wochen an, 4 Wochen später, nachdem die Beerdigung war, da fing das alles an. Achso, das heißt bei Drohnen, ja genau. Die waren bei der Beerdigung auch, die Angehörigen, haben dich da aber in Ruhe gelassen und haben das nicht so gezeigt, was sie vielleicht damals schon gefühlt haben. Nein, das haben die nicht. Also es war nur so, nach dem Beerdigungstag halt eben, mhm, war es so, dass der Kontakt völlig eingeschlafen ist, mhm, ne? Damit erstmal jeder wieder für sich die Ruhe findet und so. Aber dann irgendwann kam halt eben diese Anrufe und so, du bist schuld und so, dass unsere Schwester nicht mehr lebt und so und uns helfen. Dann hast du eigentlich realisiert, was für ein unglaublich schlimmes Unglück da passiert ist. Hast du das in dem Auto noch kapiert? Natürlich, ich war ja noch... Du warst bei vollem Bewusstsein. Ich war im Auto, war ich noch ansprechbar. Und du ich wollte das nicht glauben. Ich wollte das nicht glauben. Du hast im Auto deine tote Familie gesehen. Ja, ich habe mich sogar umgedreht zu meinen Kindern als erstes und habe sofort gesehen, das war nicht zu übersehen, dass sie tot waren. Es war nicht zu übersehen. Es war unmöglich. Ich muss es so sagen. Meine Kinder waren regelrecht erlaubt. Wie alt waren die Kinder? Der eine war 6 und der andere war 14. 14. Hm. Mein Bruder ist der Einzige, der gesagt hat, noch hinter mir. Wie hast du überhaupt damals die ersten Wochen und Monate überstanden nach so einer Katastrophe? Abgesehen jetzt mal, sofern man davon absehen kann, von den Terroranrufen der Familie. Ich stand kurz davor, dass ich auch nicht mehr da bin. Weil wäre dort der Wolfgang nicht gewesen, also als mein Bruder, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Mhm. wollte alles Mögliche tun, aber das hätte meine Familie doch auch nicht mehr lebendig gemacht. Mhm. Ja. Aber ohne diese Kinder und ohne meine Frau ist es einfach einsam. Einsam. Hast du denn dann danach wieder ein normales Leben führen können? Hast du deinen Beruf nachgehen können zum Beispiel? Meine Arbeit gehe ich noch nach. Mhm. Was machst du? Ich bin Schlosser. Schlosser, mhm. Ja. So wie du die Familie deiner Frau früher kennengelernt hast, wäre dir das niemals in den Sinn gekommen, dass sie sich so verhalten werden? Nee, überhaupt nicht, mhm. weil das war wirklich ein so tolles Verhältnis. Mhm. Wir sind zusammen zu Fußballspielen gefahren. Wir haben alle was miteinander mhm. zu tun gehabt. Wir haben in der Regel alle 4 Wochen haben wir ein riesengroßes Familientreffen mhm. gemacht. Wir haben uns alle getroffen. Also eine richtig gute, intakte Familie, eine große Familie. Unglaublich, unglaublich schön. Unglaublich. Egbert, hast du irgendwann mal das Gespräch gesucht mit den Verwandten? Ich habe da angeklingelt, halt eben nach der Beerdigung, also nach ein paar Wochen später habe ich da angeklingelt und die haben wahrscheinlich nur durch den Türspion geguckt und haben mir es gar nicht aufgemacht. Das heißt, es gab noch nie ein Gespräch, wo du deine Situation auch mal hast darlegen können. Wie gesagt, nur diese Drohungen. Aber wissen denn die Leute wirklich ganz definitiv, dass du daran keine Schuld warst? Ist das von der Polizei in irgendeiner Weise bestätigt worden? Ging das durch die Presse oder? Natürlich, das wurde denen doch allen klar gemacht, aber die wollen das nicht akzeptieren. Hast Für du? Die bin ich der Schuldige. Mhm. Und ich wurde heute noch von denen geschlagen. Das habe mhm. ich vorhin dem Kollegen auch noch erzählt. Ich wurde heute noch geschlagen. Was glaubst du, wie ich aussehe? Hast du denn versucht, mal mit denen schriftlich Kontakt aufzunehmen? Ach, das hat doch keinen Sinn. Hast du es denn versucht? Nee. Aber wenn das keinen Sinn hat, dann hat das auch so keinen Sinn. Jedes Mal, ich muss damit rechnen, wenn die mir über den Weg laufen, dann bin ich dran. Das mhm. war jetzt zweimal so und das wird auch nicht anders sein. Es mhm. hat keinen Sinn. So, jetzt ist natürlich die Situation schrecklich und die ist schrecklich verfahren. Nur, es kann ja so auch nicht weitergehen. Du musst ja in irgendeiner Weise jetzt initiativ werden und handeln. Du kannst ja nicht nur da sitzen und dieses Bedauern oder nur in Angst leben, das geht ja nicht. Hast du darüber nachgedacht, über den Schritt zur Polizei zu gehen? Das haben Wolfgang und ich so gemacht, ja. Wir haben da überlegt, was es da für Alternativen gibt. Mhm. Und daraufhin sind wir dann auf deine Sendung gekommen, mhm. weil nur wir beide konnten darüber sprechen, Wolfgang mhm. und ich. Und das ist dein einziger Vertrauter bisher auch gewesen, dein mein Bruder. Mein eigener Bruder, mhm. mein Trainingsbruder, ja. genau. Ah, ja. Mhm. Und sie hat dann zu mir gesagt, fangen wir doch mal klein an. Was heißt klein anfangen? Aber mhm. sprich doch mal mit dem mhm. Jürgen Domian. Vielleicht ist das ja erstmal, vielleicht kann er dir weiterfallen. Ich vertraue keinem Psychologen. Mhm. Sowas will ich nicht haben. Ich glaube, dass dieser Fall im Moment jetzt auch nicht unbedingt ein Problem für einen Psychologen ist. Nee. Was hältst du denn von folgender Idee? Dass du dich zusammen mit deinem Zwillingsbruder, mit dem du ja offensichtlich ein sehr, sehr enges Verhältnis hast. Der sitzt hier neben mir. Ja, mit dem, dass du dich mit dem zusammensetzt und dass ihr ein sehr, jetzt winkt nicht gleich ab, ich lasse mich mal ausreden und es mal vorschlagen, dass ihr einen sehr ausführlichen und sehr sachlichen Brief an diese Familie schreibt. Aber sehr sachlich und auch noch mal alles aufrollt, wie es damals passiert ist. Und diesen Brief damit beendet, dass, wenn die ganze Sache sich nicht bereinigt, ihr leider gezwungen seid, andere Schritte einzuleiten, nämlich zur Polizei zu gehen. Aber, dass dir eben auch im Sinne deiner verstorbenen Familie sehr viel daran gelegen wäre, wenn endlich Frieden einkehren würde. Was hältst du von dem Vorschlag? Der Vorschlag ist an und für sich ganz gut, Jürgen, aber das wäre Selbstmord. Warum? Das wäre Selbstmord. Ich brauche nur die Andeutung. Einmal die Andeutung zu machen, dass ich zu der Polizei gehe, dann bin ich tot. Die warten nur auf einen Fehler. Die sind sowas von wahnsinnig geworden. Die bringen mich um. Also das kann ich natürlich sagen. Mein Auto ist kaputt. Alles, die verstechen alles und ich kann nichts gegen machen. Ich habe Angst. Dann geh doch erstmal den Weg, dass ihr diesen Brief schreibt ohne eine Androhung. Ohne eine Polizeiandrohung. Und du parallel zusammen mit deinem Bruder einen Kontakt aufnimmst mit dem Weißen Ring. Kennst du den Weißen Ring? Nee, sag mir. Das ist eine Organisation, die sich eben mit Menschen beschäftigt, sehr gut beschäftigt, wie ich finde, die beispielsweise in einer solchen Situation sind, wie du es bist. Mhm. Also das fände ich dann, glaube ich, die beste Möglichkeit. Droht noch nichts an. Gegen einen sachlichen Brief kann man erstmal gar nichts einwenden. Und appelliere in diesem Brief auch wirklich an den Seelenfrieden deiner Familie, dass man sich doch hier zusammenraufen sollte und im Sinne der Toten sich verhalten sollte. Und dass die Toten mit Sicherheit das nicht haben würden wollen, wenn ihr euch so sehr jetzt in den Haaren, in den Haaren liegt und im Streit seid. Die richtige Nummer zum Weißen Ring, die können wir dir gleich geben. Das heißt, meine Psychologin, die Annette, wird dir gleich eine Nummer aushändigen, Egbert. Sollen wir mal so verbleiben? Ja. Also das wäre jetzt so von meiner Seite aus so meine Idee, wie man, es muss eine Bewegung in die ganze Sache hineinkommen, das geht so offensichtlich nicht weiter. Nee. Schreibt mal diesen Brief, schreibt ihn beide zusammen, schreibt ihn nicht zu emotional und droht nichts an. Und nehmt Kontakt mit dem Weißen Ring auf, okay? Ich kann ja mein Bestes geben dabei, aber ich kann mich nicht mehr auftrauen. Und das Problem ist, die wohnen ja nun eine Straße genau, weiter. Genau dieses wirst du mit den Fachleuten vom Weißen Ring besprechen. Die können das viel besser einschätzen und haben auch viel mehr Zeit, sich mit dem Fall zu beschäftigen, als ich das jetzt im Rahmen unserer Sendung machen kann. Ich kann dir nur so einen Hinweis und Tipp geben. Wir machen es wie immer. Du legst auf und die Annette ruft dich gleich nochmal an und dann könnt ihr das genau besprechen und sie kann dir die Telefonnummer geben. Ja, aber eine Frage habe ich noch. Mhm. Wie soll ich denn jetzt überhaupt mit der Situation fertig werden, weil mir fehlt die Familie immer noch unwahrscheinlich. Mhm. Ich werde dann darüber nie wegkommen. Das ist jetzt natürlich die psychologische Seite. Insofern wäre es auch gut, wenn du darüber nochmal mit meiner Psychologin sprechen könntest, dass du vielleicht, um das zu bewältigen, wenn man das überhaupt bewältigen kann, vielleicht auch da nochmal eine professionelle Hilfe aufsuchst. Das hast du bisher noch nicht getan, ne? Nein. Mhm. Aber wenn du mir das so mitteilst, dann werde ich mir das wohl auch zu Herzen nehmen und dafür danke ich dir und auch Dank von meinem Bruder. Ja. Also du legst auf und die Annette ruft dich gleich nochmal an, wegen Weißer Ring und auch wegen der psychologischen Hilfe, die du, glaube ich, auch sehr dringend nötig hast. Lieber Egbert, und grüße deinen Bruder auch von mir ganz herzlich. Das mache ich und tausend Dank für deine Hilfe und Gottes Segen wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss, Egbert. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, jetzt geht's weiter mit Timo. Und Timo ist 24 Jahre alt. Timo. Ja, schönen guten Abend, Dominan. Hi. Domian ist der Name. Dominan, ja. Nein, nicht Dominan, sondern Domian. Ach, Domian. Ja, Domian. Ist es denn so schwer? Nö, eigentlich nicht. Timo. Mhm. Dein Thema. Ja, also es geht um Folgendes. Ich hatte eine Freundin kennengelernt vor circa anderthalb Jahren. Ja. Sie ist auch Spanierin. Mhm. Und sie kommt zwar hier aus Deutschland, sie wohnt auch in Duisburg. Mhm. Und ja, und ich habe sie in Flagranti erwischt mit einem Kollegen von mir, also mit einem, kann man schon fast sagen, besten Freund, sag ich mal so. Du hast sie vor anderthalb Jahren kennengelernt. Seid ihr denn nun seit anderthalb Jahren auch zusammen? Wir sind seit anderthalb Jahren zusammen. Ja, ja. Mhm. Mhm. Jetzt hast du sie erwischt mit einem Kollegen. Wie hast du sie erwischt? Beschreib mal die Situation. Ja, also ich hatte Mittagspause gehabt, war kurz zu Hause gewesen. Hab was gegessen und sie sagte zu mir, ich gehe mal eben einkaufen. Mhm. Und ich hatte vorher schon so ein ungutes Gefühl gehabt, schon, sag ich mal, drei Monate vorher. Mhm. Mhm. Da habe ich gemerkt, so auch beim Sex und so, sie hat sich nicht so gegeben, wie sie war, ne? Mhm. Und ich bin ihr dann hinterhergegangen und habe das gesehen, wie sie beim Kollegen hochgegangen ist und habe ich so eine Stunde gewartet ungefähr. Bin dann hochgegangen, hab angestellt, da kam eine Tür mit dem Morgenmann, hat er angehabt. Das ist ja krass, du hast eine Stunde gewartet da vor dem Haus. Ja, oder dreiviertel Stunden habe ich so gewartet, weil ich wollte erst mal warten. So. Währenddessen ist dir ja wahrscheinlich schon einiges durch den Kopf gegangen. Ne? Ja, sicher. Und das am helllichten Tag. Mhm. Gut, du kamst hoch, er war im Morgenmantel. Er war im Morgenmantel, er macht die Tür auf. Ich habe nicht viel gesagt, ich bin dann einfach zur Seite geschubst, bin reingegangen, weil er wollte mich nicht reinlassen. Mhm. Ich habe ihn weggeschubst, bin dann direkt zum Schlafzimmer gegangen und habe sie dann im Bett gesehen. Also wie der Filmreif, ne, das Ganze. Naja. Und auf jeden Fall, Und? Was hat sie gesagt? Ja, sie hat dann alles abgestritten erstmal. Sie war erstmal geschockt, sagen wir mal. Du kamst rein, sie lag im Bett. Vermutlich nackt. Nackt, ja. Und was hast du gesagt als erstes? Ja, ich bin erstmal ausgerastet. Ich habe erstmal den Typ eine reingehauen, also meinen Freund, sag ich jetzt mal. Mhm. Weil ich war in dem Moment so sauer, das kann man sich nicht vorstellen, sag ich mal. Wie bescheuert, dem eine. Ja, aber richtig, ich habe ihn richtig zusammengeschlagen. Ja, wie bescheuert. Sie ist dir fremdgegangen, nicht er. Ja, aber er ist mein bester Freund und von dem verlange ich, dass ich Vertrauen zu ihm haben kann, dass er nicht mein Vertrauen missbraucht, ne? Also ist es ein sehr enger Freund von dir. Das habe ich ja nicht richtig eingeschätzt, ja. Weil okay. Ich konnte mich bis jetzt immer auf den verlassen, sondern habe es nicht so eingeschätzt, dass sie sowas machen würde. So, das hast du ihn zusammengeschlagen, mehr oder weniger heftig. Mhm. Und was hast du dann zu ihr gesagt? Ich habe zu ihr eigentlich nicht viel gesagt. Ich habe nur gesagt, du Hure oder Schlampe, habe ich gesagt. Und habe ihr eine leichte Ohrfeige gegeben, bin rausgegangen so. Jetzt kommt sie öfter zu mir, stellt an und so und schreibt mir Briefe und so. Es tut ihr so leid, es wäre nur eine einmalige Aktion gewesen und so. Ach so, ihr habt dann danach gar keinen Kontakt mehr gehabt? Großartig. Kontakt also von meiner Seite nicht. Wie lange liegt die Sache zurück jetzt? Circa 3 Wochen. Und sie ist auch nicht mehr dann zu dir nach Hause gekommen? Sie wollte ja nur einkaufen gehen eben. Ja klar, aber ich habe sie dann gesagt vor die Tür gesetzt, so, weil sie hat auch eine eigene Wohnung, aber sie hat ab und zu bei mir geschlafen. Und jetzt kommt sie öfter an, schreibt Briefe und so. Und was schreibt sie in den Briefen genau? Ja, dass sie mich liebt und dass es nur eine einmalige Aktion war und so, aber ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Das ist klar. Hast du mit dem Typen nochmal Kontakt gehabt danach? Mit dem Typen habe ich den Kontakt auch abgebrochen, weil das war ein guter Freund, der mich enttäuscht und... Liebst du denn diese Frau noch? Ich meine ja, so... 50-50. Also sofern man abstrahieren kann von diesem Vorfall, ist natürlich schwierig, ne? Wenn sowas passiert ist, dann darüber hinwegzusehen. Weil ich kann zu ihr kein Vertrauen mehr aufbauen, sag ich mal, weil ich sage, einmal fremd geht, der geht immer fremd. Kannst du so auch nicht sagen. Kann man so nicht sagen. Hast du denn den Eindruck, dass da schon länger wirklich was zwischen den beiden gelaufen ist? Vermutlich ja, ne? Oder? Ja, ich schätze mal, so circa 6 Monate ist das bestimmt schon. Das ist natürlich hart. Seit 6 Monaten hat sie sich verändert. Das ist hart. Und dazu äußert sie sich nicht in den Briefen, ne? Nö, sie meint, das wäre nur eine einmalige Aktion. Sie kennt ihn ja auch, so. Aber sie meint, das wäre eine einmalige Aktion gewesen. So, und das kann ich nicht glauben, weil sie schon seit 6 Monaten vom Verhalten her ganz anders ist, wie sie sonst war, ne? Hast du in irgendeiner Weise auf diese Briefe reagiert? Reagiert nicht. Ich hatte ihr auch einen Brief geschrieben und hatte geschrieben, ich möchte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Hast du ihr geschrieben? Habe ich ihr geschrieben. Weil mein Vertrauen ist missbraucht worden, sag ich mal. Wie war das? Ruft sie eigentlich auch an? Bei dir? Sie ruft auch an. Und wie ist es dann am Telefon zwischen euch beiden? Ja, sie ist am Rollen, sie sagt, ich liebe dich doch und so, das wird nie mehr vorkommen und... Und was sagst du dann? Du bist ganz cool und eisig und legst auf, oder wie? Das heißt cool, so. Ich meine, das ist schon hart für mich, sag ich mal, ne? Weil ich die Frau auch geliebt habe, aber... Ja, was sagst du denn dann am Telefon? Ich sage... kann nicht mehr so laufen, wie es mal war. Ich sag mal, ich sag, wir können vielleicht noch eventuell Freundinnen bleiben, aber ich meine, eine Beziehung mit dir kann ich nicht mehr aufbauen. Freundinnen ist auch gut. Timo, ich finde, dass man auf jeden Fall einmal der ganzen Sache eine Chance geben sollte, insofern, dass man mal zumindest einmal sich zusammensetzt und quatscht. Einmal. Ich kann das gut verstehen, was da in dir vorgeht. Ich habe mehrere Freundinnen gehabt. Jetzt habe ich eine Spanierin gehabt und ich hätte auch gedacht, dass sie von der Mentalität ein bisschen anders ist, sag ich mal. Ne? Ja. Aber das kann man ja nicht verallgemeinern. Es gibt solche und solche da und hier, ne? Das kannst du nicht sagen. Und jetzt habe ich auch, sag ich mal, eine neue Freundin. Ach, das gibt's? Eine neue Freundin, die schläft da bei mir jetzt. Die liegt gerade nebenan, oder was? Ja, ja. Wie, eine richtige Liebesbeziehung? Ja. Ach so, aber keine Deutsche, ist eine Thailänderin, aber sie ist auch so nett, ich kenne sie schon länger so, ne? Ja, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Ja. Das heißt, du bist gar nicht mehr groß interessiert an einem Auffrischen dieser anderen Geschichte. Ich weiß nicht, ich meine nicht. Ne, wenn du jetzt eine neue Freundin hast, dann triff dich doch einmal nochmal mit der Frau. Sag ihr nochmal ganz, ganz eindeutig Klartext, wie sehr dich das kaputt gemacht hat und dich enttäuscht hat, verletzt hat, wütend gemacht hat. Sag ihr, dass du eine neue Freundin hast und das jetzt endgültig Schluss ist und dass ihr gerne vielleicht irgendwann mal euch auf der Kumpelebene nochmal begegnen könnt, aber mehr auch nicht. Ich finde, die Chance kannst du ihr auch nochmal geben. Ich meine, ich hab's auch geliebt, ne? Ich bin... Das ist ein sauberer Schlussstrich. Als jetzt dieses Hin und Her mit Weinen am Telefon und irgendwelche Briefe und Pipapo. Einmal treffen, klare Sachen sprechen und dann war's das. Weil ich bin auch sauer. Ich sag mal, das ist jetzt irgendwie so, ja, dass ich das Gleiche auch machen möchte, sag ich mal. Ist klar, ne? Wie, dass du das Gleiche auch machen möchtest? Ja, also ich meine, ich habe ja so und so Schluss mit ihr. So. Mhm, ich will jetzt gucken, dass ich schnell wieder eine Beziehung aufbaue. Du bist ja gerade dabei und die Schöne liegt hier neben dir. Ja, ja. Timo, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Ich fände es gut, wenn du es so machen würdest. Ja, alles klar, Dominan. Ja, wir laden das auch noch mit dem Domian. Ja, dann sage ich Jürgen. Ja, genau. Tschüss, Timo. Ciao. Alles klar, schönen Abend. Danke dir. Ne? Tschüss. Okay, tschüss. Dass die Leute immer Dominan sagen oder so. Dominan. Ferry. Ja? Ferry ist eine Frau. Stimmt das? Ja. Und sage und schreibe 29 Jahre alt. Genau, du sagst es. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, ja. Was ist dein Thema? Also ich bin am Geburtstag eingeladen. Ich hoffe nicht, dass es zu laut im Hintergrund ist. Ich höre überhaupt gar nichts. Nee? Sehr gut. Also ich bin eine Frau erstmal. Ich hoffe, das hört man auch. Ich gratuliere zu diesem Zustand. Oh, danke. Ja, also und zwar, ich wollte erstmal an alle appellieren, dass sie ihre Eltern ehren sollen und nett behandeln, weil ich habe keine mehr. Ich war damals 18,5 und zwar hatte mein Vater meine Mutter umgebracht, also erstochen und danach sich selber. Und ich war also von einem auf den anderen Tag, also Waisenkind, wie man das so nennt. Und ja. Moment mal, das ist ja ungeheuerlich, was du da erzählst. Dein Vater hat deine Mutter umgebracht, erstochen. Ja. Und dann hat er sich selbst erstochen? Ja. Warum ist es dazu gekommen? Letztendlich ist es eigentlich ein Ablauf, der einmal auch zu erklären ist. Es würde aber, glaube ich, jetzt zu lang dauern. Also wenn ein regelrechter Streit, der so eskaliert ist. Ja, also er ist öfter, sage ich mal, extrem ausgeflippt, war sehr aggressiv und auch irgendwo unzufrieden. Also dann hatte meine Mutter ständig versucht, ihn, dass er eine Therapie macht. Dann hat er sich da nicht bereit zu erklärt. Und das ging dann so weit, dass sie immer also nach außen hin dieses Bild der perfekten Familie darstellen wollte natürlich. Und ich merkte das irgendwie mit 13. Und bin dann auf sie zugegangen, die kam an, hatte irgendwie den Finger gebrochen. Dann habe ich gesagt, hör mal, ich bin gegen den Türrahmen gelaufen, die konnte nicht lügen. Dann habe ich gesagt, das stimmt nicht, das war der Papa. So hatte das angefangen. Und dann sagte sie ja und wurde rot und hektisch. Und seit diesem Tag an habe ich halt immer versucht, irgendwie auf sie einzugehen. Und man würde das, glaube ich, im psychologischen Sinne den Rollentausch irgendwie nennen. Ne? Das Kind zur Mutter wird irgendwie. Aber dann ging es Jahr um Jahr weiter so und ist wahrscheinlich immer schlimmer geworden. Genau. War deine Mutter sofort tot oder war sie sehr schwer verletzt und später gestorben? Nee, die waren, ich sag mal so, das war das, was mich auch interessierte. Also als ich das erfahren habe, dass meine Eltern tot sind, habe ich gleich gesagt, mein Vater hat meine Mutter umgebracht. Das muss ich natürlich erstmal in ein schockiertes Gesicht blicken. Und wo hat er sie umgebracht? In der Wohnung? Im Haus? Nee, und zwar, die waren abends was essen, die hatten sich wohl schon getrennt, weil meine Mutter sagte immer, ich warte, bis dein Bruder das Abitur hat, ne, um mich nicht vorher zu belasten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, auf meins brauchst du nicht warten, weil ich bin zwei Stufen tiefer gewesen als er. Er ist 1,5 Jahre älter als ich. Und dann die ganzen Behördengänge. Nee, wo ist es denn passiert dann? Also die waren essen, die haben sich getrennt, die waren essen. Jetzt ist meine Mutter, die hat also das Medizinstudium wegen meines Vaters abgebrochen, weil die hat kein Geld mehr von ihren Eltern gekriegt, weil das ein Ausländer war, das sind alles so Zusatzpunkte. Sie war Einzelkind, wurde immer von rechts nach links geschoben und konnte dann natürlich, als sie meinen Vater während des Studiums kennengelernt hat, ihren Eltern sozusagen mal mit Rückenstärkung auswischen. Ja, mich interessiert jetzt dieser Tathergang. Die beiden waren essen. Ist es dann auf der Straße passiert? Genau, dann sie saß im Auto, auf dem Beifahrersitz. Dann hat er ihre Hausschlüssel genommen, ist in ihre Wohnung gegangen. Das interessiert ja getrennte Männer immer, wie lebt die Frau jetzt. Gut, und dann hat er das wohl realisiert. Weil er ist halt amok gelaufen, das war auch gar nicht geplant. Und dann ist sie auch hochgegangen in das Nee, sie lag inzwischen ja schon tot im Auto, die hatten sich im Auto gestritten. Also er hat sie im Auto gestochen. Und sie war sofort tot im Auto. Nee, sie hat sich natürlich gewehrt. Also die Polizei sagt natürlich, wenn du gerade 18 bist, sagt die einem natürlich immer, deine Eltern sind irgendwie schnell gestorben. Und ich hatte... Also ich meine damit, dass sie nicht mehr ins Krankenhaus gekommen ist. Nee, das hatte sich ja übrig. Und wo hat er sich jetzt selbst erstochen? In der Wohnung. In der Wohnung. Er hat dann ihren Wohnungsschlüssel genommen, ist dann in ihre Wohnung gegangen und hat dann erst die Tat eigentlich realisiert und hat sich natürlich auch dann gedacht, mein Gott, ich kann meinen Kindern nicht mehr in die Augen sehen. Und wie ersticht man sich denn selbst, indem man sich ein Messer in den Leib rammt? Es ist heftig gewesen. Also ich habe ja das ganze Blutband weggemacht und das ist ja alles, damals, das war ja 88, das war ja noch gar nicht so organisiert, wie jetzt, als das mit Rammstein passiert ist. Wenn so viele Leute betroffen sind, kommt da gleich pädagogische oder psychologische Betreuung. Ne, das geht, zieht sich ja bis heute. Ich wie hat er das denn gemacht? Hat er das Messer in sein Herz? Erstmal hat er sich also Pulsadern, dann ich weiß es nur von den Obduktionsbildern, ne? Weil die Polizei sagt dann natürlich, die waren schnell tot. Das wollte ich nicht glauben, das war auch noch ein Kampf, weil ich habe gesagt, ich will Einblick in die Akten haben, weil ich wollte jeden Messerstich wissen, ne? Und gut, dann habe ich mir das halt angeguckt. Also er hat sich zweimal quer an dem Handgelenk geschnitten und zweimal am Hals, jeweils ca. 14 cm. Das hatte dann alles nichts genützt. Dann hat er sich das Messer ins Herz gerammt und dann wieder rausgezogen. Und gut. Und es war eigentlich so, und ich hatte dann auch, die Polizei versuchte das natürlich so zu beschwichtigen alles und sagte dann so, mein Gott, die Mutter ist schnell gestorben. Da habe ich gesagt, hören Sie mal bitte zu, schnell sterben. Habe ich gesagt, es geht um die Zeit, wie lange einer mit einem Messer vor deiner Nase rumfuchtelt, die Angstzustände. Ja, die Todesangst, die man da hat. Genau. Und dann hast du, das hast du gerade gesagt, denn du musstest das Blut in der Wohnung wegwischen. Ich muss es nicht. Ich hab's du hast es gemacht. Ja, ich wollte meinen Bruder und meine Oma damals verschonen und ich wusste gar nicht, was meine Oma meinte. Sie meinte anderen, wir brauchen eine Putzfrau. Und ich so, wofür denn? Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich dachte, da gäbe es irgendwie so einen Sondereinsatz Putz von meiner Mutter. Soll ich das auch nehmen, ja. Zeit, aber sowas denkt man gar nicht. Das Blut von deinem Vater, was wahrscheinlich eine riesen Blutlache war. Ja, ne? Sicher, das war alles voll. Mein Gott, wie lange hast du gebraucht? Du warst 18 Jahre alt damals. Ja, im Februar ist das. Wie lange hast du gebraucht, um über sowas hinwegzukommen? Bist du da hinweg? Ich weiß nicht, also ich habe nie irgendwie eine psychologische Betreuung oder sowas gehabt. Ich kann darüber reden. Ich meine, man kennt das ja, man sitzt irgendwie im Auto, dann heißt es immer, ist der Wagen von Papi bezahlt. Und dann bin ich so jemand, der sagt dann, ja, immer meine Eltern sind tot. Oh Gott, Entschuldigung. Und dann bringe ich irgendeinen Joke und versuche das wieder auszulockern. Ne? Hast du nicht einen ungeheuren Hass auf diesen Mann? Und dein Vater? Anfangs. Ich hatte also in mir so ein Rache, so ein Vergeltungsbedürfnis. So, aber an wem willst du dich vergelten? So, und ich dachte mir, ich meine, er hat ja die Rache an sich selber quasi ausgeübt. Ja, ne? Ich hatte mir dann also so öfter mal so die Situation vorgestellt. Also ich komme irgendwie rein, irgendwie in die Wohnung und schließe die Tür auf und er ist gerade dabei, ne? Oder ist so in den Endzügen, ne? Wo das ein bisschen im Herz steckt, sag ich mal, das so. Und das sind so Sachen, die hatte ich mir dann mal so... Das sind so Fantasien am Anfang. Ja. Und dann war es halt so, dass ich mir dann gedacht habe, boah, dann war ich so wütend, habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du das Messer und schließt dann nochmal zu. Aber ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre so jemand gewesen, dann hätte ich versucht, ihn zu retten. Ne? So, weil, was hast du denn für ein Gefühl, wenn du heute nach so vielen Jahren auf den Friedhof gehst? Ich vermute, dass beide nebeneinander begraben sind, oder? Oh nee, das war noch ein großer Streitfall. Mein Vater war ja Jordanier. Und meine Mutter hatte auch vorher den obersten, also ich sag mal den ältesten Bruder angerufen und gesagt, ich habe den nicht mehr im Griff, bitte kommt und helft mir. Und der flippt immer aus und ich habe Angst vor ihm. Und da kam also der Älteste halt nicht, ne? Gut, und ich bin auch irgendwann, ich bin auch mal dann da runtergeflogen und war das 95. Ah, da haben die Leute alle einen Terz gemacht. Die entführen dich, weil die haben dieses... Also ist er gar nicht in Deutschland begraben? Nee. Und zwar kam ein Bruder. Ich hatte mich dann noch sehr mit meinem Bruder gestritten, weil ich habe gesagt, Mörser und Opfer in ein Grab ist pervers. So. Und er sagt, was willst du denn später dein Enkel, also den Enkeln dann, oder wenn du mal Kinder hast, denen sagen, wenn du mit denen irgendwie ans Grab gehst. Also ist er nach Jordanien überführt worden? Ich habe ihn überführt lassen, ja. Weil ich habe mir gedacht, Trotz des Verbrechens, was vorgefallen ist, hast du heute nach so vielen Jahren in irgendeiner Weise, sofern man das so ausdrücken kann, auch mit deinem Vater Frieden geschlossen? Oder? Total. Irgendwo kann ich das verstehen, völlig. Verstehen? Ja. Also ich meine, das ist halt die moderne Version des Romeo und Julia. Nein, aber ich meine, dieses Totalitäre, dieses Alles oder Nichts kann ich irgendwo verstehen. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand irgendwie ausrastet. Es ist was anderes gewesen, wenn es jetzt ein vorsätzlicher Mord gewesen wäre. Ne? So, es war einfach im Affekt irgendwo. Dein Hauptanliegen deines Anrufes war, dass man wertschätzen soll, wenn man seine Eltern noch hat. Ja, weil ich sag mal, es gibt immer so Situationen oder auch so im Rückblick jetzt gesehen, gibt es so Situationen, wo man manchmal vielleicht ungerecht oder gemein ist, oder wenn ich manchmal sehe, was Eltern alles für die Kinder oder sag ich in Anführungsstrichen tun, ja, und wie liebevoll das ist und die es gar nicht zu schätzen wissen. Und da kommt einem schon in den Sinn, wenn man keine Eltern mehr hat, ach, wären sie noch da, ne? Wären meine Eltern noch da? Ne, gar nicht. Ich gönne das ja auch allen. Ich bin überhaupt gar nicht so jemand, der sehr gehässig denkt. Ich versuche mich immer so, auch wenn ich so kleine Gesten sehe, weil ich sag mal, jemand ist krank, ja, oder jemand, oder man wird operiert. Ich meine, meine Eltern, die standen Tag und Nacht irgendwie im Krankenhaus und das fällt also von einem auf anderen Tag weg. Mhm. Aber es wird einem letztendlich erst bewusst später. Wenn sie nicht mehr da sind. Und ich sag mal so, ich glaube auch, das mag jetzt vielleicht hart klingen, aber wenn das jetzt morgen passieren würde und ich hätte sie noch gehabt jetzt die letzten 10 Jahre, dann wäre das schwieriger. Mhm. Weil mit 18 ist man so stark, man ist in der Schule, man ist naiv. Ja. So, also ich habe drüber nachgedacht, weil man ist total naiv, man denkt, wenn man das Abi hat, dann bin ich der King. Und also ich glaube schon, dass man das so als Appell jetzt auch so verstanden hat, was du gesagt hast. Na. Liebe Ferry. Alles klar. Alles Gute dir. Ja, vielen Dank. Auf bald irgendwann mal. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao, ciao. So ihr Lieben, Halbzeit ist angesagt. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Das Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute mit freien Themen, mit einer freien Themenausgabe. Und das heißt, ihr könnt euch hier ganz einfach bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Meine Nummer, unter der ihr mich hier erreicht, 0180-5678-111, das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180-5678-110. Der nächste, der jetzt an der Strippe ist, das ist Stefan und Stefan ist 18 Jahre alt. Hallo Stefan. Ja, hallo Jürgen. Stefan, hi. Wir haben schon mal telefoniert, erinnerst du dich? Na, also nur Stefan erinnert, das Nein, erinnert sich nicht so also an mir. Das reicht vielleicht nicht. Es ging um meinen Freund, der war 38 Jahre und ich bin jetzt schwul. Ja. Das Mal. Und jetzt, er wollte Analsex von mir, erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich gut. Mhm. Und du wolltest nicht, ne? Richtig, genau. Mhm. Und jetzt... Aber ich riet dir dringend, nur das zu tun? Nach seinem Bad habe ich mich von ihm getrennt. Mhm. Jetzt, und, also es kam dann zu einer Trennung, ne? Ja. Mhm. Also er hat ja auch massiven Druck auf dich ausgeübt, ne, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Aber das ist ja schon 3 Monate her. Mhm. Er wollte dich quasi dazu zwingen, das zu machen. Jetzt etwa vor 2 Wochen bin ich mit ihm wieder zusammengekommen. Nee, du bist jetzt wieder mit ihm zusammen. Richtig. Aha. Also ich hatte zwischendurch noch eine kurzzeitige schwule Beziehung. Mhm. Da lief das auch alles auch mit Analsex und so. Da lief das auch alles. Ja, und dann bin ich jetzt nochmal mit ihm zusammengekommen. Mhm. Und ja, dann lief das jetzt auch mit Analsex bei mir jetzt zu Hause jetzt. Mhm. Also ich wohne ja noch bei meinen Eltern. Ja. Jetzt ziemlich streng katholisch. Jedenfalls lief das hier und dann mittendrin kam meine Mutter rein. Ach, der Analsex mit dem 38 Jahre alten Freund lief bei euch zu Hause? Richtig. In welchem Zimmer, wenn ich fragen darf? Ja, in meinem Zimmer. In deinem Zimmer. In deinem Zimmer, hatte ich nicht verstanden gerade. Und dann kam die Mutter rein. Richtig. Wer war denn der Aktive in dem Moment? Du oder er? Er. Die katholische Mutti kam rein. Ja, was ist passiert? Ja, dann hat es erstmal herzlich stunk gemacht. Was heißt denn stunk? Aufgeregt, halt jedenfalls, sowas kommt in meinem Haus nicht vor und anständige Familie und sowas, ne? Und letztendlich hat sie mich halt rausgeschmissen. Ach du lieber Himmel. Und im Moment wohne ich jetzt bei meinem Freund. Gab es denn noch eine größere Auseinandersetzung dann mit der Familie? Waren die denn überhaupt generell überrascht, dass du, die wissen wahrscheinlich auch gar nicht, dass du schwul bist, ne, oder? Ja, die wussten das ja auch noch gar nicht. Eben, ja, das frage ich ja. Und Wie, der ganze Vorfall war jetzt vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen, ich wollte gerade fragen, wie lange es zurückliegt, also vor 3 Tagen erst. Und dann wickelte sich das also offensichtlich ganz schnell ab. Bist du an dem gleichen Abend noch rausgeflogen, an dem gleichen Tag oder gegangen oder am nächsten Tag? Ich bin gleich rausgegangen und hatte gesagt, du brauchst dich nie wieder sehen lassen hier. Mhm. Und jetzt bin ich erstmal bei meinem Freund. Der Freund lacht im Hintergrund. Hallo. Ja? Stefan, ja. Ich hörte deinen Freund nur irgendwie lachen im Hintergrund, das sagte ich. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt hast du deinen Spaß am Analsex, bist aber zu Hause rausgeflogen, hast aber deinen Freund wiederum wieder, was eben auch sehr schön ist. Wie soll also, der sieht die ganze Sache nicht so dramatisch. Aber du siehst es schon eher dramatisch. Ja, weil ich hänge ja auch noch etwas an meiner Familie. Ja, natürlich, ja. Hatte die Mutter denn nicht angeklopft? Also seitdem habe ich nie wieder was von ihr gehört. So meinte ich es ja. So meinte ich es eigentlich nicht jetzt, sondern während ihr da zugange wart, hat die Mutter nicht an deine Zimmertür angeklopft. Ich höre, irgendwie stimmt mit der Leitung was nicht. Ich höre den Stefan immer erst 3 Sekunden später. Hallo Stefan? Ja? Ja. Also das macht sie grundsätzlich nicht. Sie klopft grundsätzlich nicht an. Das macht sie grundsätzlich nicht. Was sagt der Vater eigentlich dazu? Ja, der hat gepennt oder ich weiß nicht was. Was da gerade war, jedenfalls. Mit dem hast du ich bin auch gleich rausgegangen. Und ja, und nun, was geschieht jetzt weiter? Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt weitermachen soll. Ich wohne jetzt gerade bei meinem Freund, der hat seit 3 Tagen, hab schon nichts mehr von meiner Mutter. Du wärst gehört. Ja eigentlich ganz anständig, wenn du doch wieder Kontakt aufnehmen würdest mit deiner Mutter. Ich meine, das kann man ja auch verstehen, dass das für sie erstmal ein Schock ist, das zu sehen. Ich finde es auch gar nicht so doll, dass ihr das nur gerade da in eurem Zimmer, in deinem Zimmer gemacht hat. Das hätte auch nicht sein müssen, wo dein Freund eine eigene Wohnung hat. Dass die Frau dann gleich damit so konfrontiert, mit deinem Schwulsein. Mit einer Wohngemeinschaft. Ja, ist egal. Dass dein Freund, dass deine Mutter mit deinem Schwulsein in dieser Form so konfrontiert worden ist, ist nicht schön für sie. Also da habe ich schon auch Verständnis, dass sie da erstmal sehr geschockt oder völlig irritiert reagiert. Deshalb ist es jetzt an dir, finde ich, dass du vorsichtig wieder Kontakt aufbaust und versuchst, mit ihr auch über deine sexuelle Orientierung zu reden. Das finde ich schon. Ja, also ich habe mit meiner Mutter noch nie über Sexualität oder so gesprochen. Ja, da wird es jetzt vielleicht nur höchste Eisenbahn, dass ihr das mal doch mal angeht. Also ich weiß auch nicht, ob das irgendwie möglich ist, darüber zu sprechen. Ja, ihr müsst ja irgendwie jetzt, wenn ihr wieder zueinander kommen wollt, müsst ihr ja miteinander reden. Also die ist katholischer als der Papst. Ja, aber mit dem Papst kann man auch reden und dann wird man mit deiner Mutter auch reden können. Außerdem, liegt dir denn gar nichts an einem weiteren Kontakt mit deinen Eltern, mit deiner Mutter? Ja, sicherlich mir was in Kontakt. Wie war denn bisher eigentlich so das Verhältnis, wenn ihr auch... Also bisher habe ich mich recht gut mit meiner Mutter verstanden, ja, dann muss mit meinem Vater auch, ja. Aber jetzt seitdem... Ist klar. Stefan, denk mal noch ein bisschen nach und dann ruf mal an oder geh vorbei oder ruf an und versuch dich ganz, ganz schnell und ganz bald mit deiner Mutter zusammenzusetzen. Und jetzt entlasse ich dich mal, weil da ist so viel Unruhe im Hintergrund. Das irritiert mich und dich wahrscheinlich auch bei dem Gespräch. Also, nimm mal Kontakt mit der Mutter auf und versuch mit ihr zu reden und versuch auch ganz, ganz vorsichtig ihr deine sexuelle Orientierung näher zu bringen. Okay, tut mir leid für die Unruhe im Hintergrund. Ja, macht nichts. Stefan, Freund, gleich mal zusammen schreiben. Nein, so, es war nicht böse gemeint. Tschüss, Stefan. Schönen Gruß okay, an den Freund. Danke. Tschüss. Ciao. Jetzt ist Johanna dran. Hallo? 18 Jahre. Hallo? Ja, Johanna. Hi. Ich höre dich. Aha. Ja, also mein Thema war, dass ich eben meine Freundin vor ungefähr so, mittlerweile sind es so 5,5 Wochen, hat die sich halt umgebracht. Deine Freundin hat sich vor 5,5 Wochen umgebracht? Ja. Deine beste Freundin? Ja, nee, nicht meine beste Freundin, aber halt eine ziemlich enge Freundin. Mhm. Und, ja, das ist halt jetzt super schwierig, irgendwie damit umzugehen. Wie hat sie sich denn umgebracht? Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Und wo hat sie das gemacht? Im Badezimmer bei ihren Eltern. Und man hat sie gefunden, als sie schon tot war? Ja. Also so, naja, so halb. Also, die hat halt noch ein paar Lebenszeichen gehabt und so. Und dann kam halt der Notarztwagen und die konnten dann halt nichts mehr für sie tun. Hat sie irgendetwas hinterlassen? Ein Brief, meine ich? Ja. An sie wen? Sie hat einen Brief hinterlassen. Auch an dich? Ja, der war nicht... Und was hat sie geschrieben? Und hat halt geschrieben, dass sie es in diesem Leben halt nicht mehr aushält, weil halt ihr Opa hat die 7 Jahre lang missbraucht. Mhm. Und naja, hat halt mir geschrieben, dass sie es hier in diesem Leben nicht mehr aushält. Und es täte ihr leid. Und wobei ich noch immer nicht weiß, was sie ihr leid tut. Also sie hat halt einfach... Wahrscheinlich tut ihr leid, dass sie dir und all den Menschen so viel Trauer bringt und so viel Schmerzen verursacht durch das, was sie getan hat. Ne? Vermute ich mal. Hast du... hat sie diesen Brief und diese Begründung nur dir geschrieben oder auch ihren Eltern? Also die hat noch einen zweiten Brief an ihre Eltern geschrieben, mhm. wobei ich nicht weiß, was da drin steht. Mhm. Also, hat sie mit dir darüber früher auch schon mal gesprochen? Wusstest du das, dass sie so lange missbraucht worden ist? Das habe ich erst vor, weiß ich nicht, so vor einem halben Jahr oder so rausgefunden. Was hast du rausgefunden? Ja, ich habe das quasi rausgefunden, weil auf einmal, die hat nur blaue Flecken gehabt, also im Gesicht, und dann dachte ich, dann hat sie immer gesagt, ja, sie wäre die Treppen runtergefallen. Also der Missbrauch hat auch noch bis zuletzt stattgefunden? Ja. Sie war auch in deinem Alter, 18? Ja, die war auch, na, 17, fast 18. Und der hat bis zu ihrem Tode stattgefunden? Ja. Das heißt, der Opa lebt auch noch? Ja. Mhm. Und da ich das jetzt halt alles weiß, überlege ich noch ganz genau. Also ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll, ob ich eine Anzeige machen soll. Mhm. Weil wer weiß, ob er das nicht noch bei anderen Leuten macht. Johanna, eine Frage noch dazu. Du hast diese blauen Flecken gesehen. Ja. Und dann hast du sie darauf angesprochen. Und ja, hat sie dann irgendwann nach einer Weile dir alles so richtig erzählt? Nee, ich habe also, ich habe, wie soll ich sagen, halt wie ein kleines Kind an die Hand genommen. Mhm. Und hab ihr halt gesagt, was ist los? Mhm. Und dann hat sie erstmal gesagt, nix und so und alles klar, weil die war halt so ein Typ, die immer gesagt, also nie nach außen geheult hat oder so. Also mhm. die war immer so, weiß ich, fröhlich und witzig und so, obwohl es überhaupt nicht gestimmt hat. Mhm. Dann habe ich ihr gesagt, sie kann mir nichts mehr vormachen. Mhm. Und naja, dann hab ich sie halt gefragt, ob ihr jemand wehtut. Und dann ist es auf einmal aus ihr rausgesprungen. Dann hat sie es ausgesprochen? Ja. Hm. Naja. Wie hast du da... Das ist ja ganz schlimm, das zu hören, wenn eine Freundin, eine gute Freundin einem so etwas erzählt. Wie hast du denn da spontan reagiert? Was hast du ihr gesagt? Also, ich habe ihr halt erstmal gesagt, dass sie nicht alleine ist. Mhm. Weil... Mir ist es auch passiert, also nicht so lange, aber über ein Jahr halt. Mein Gott, in welcher Welt leben wir? Das ist unglaublich, was ich das hier oft zu hören bekomme. Ja. War sie war dann die Erste, nee, du warst dann die Erste, die das erfahren hat, ne? Ja. Niemand sonst wusste das. Nee. Mhm. Und die hat halt auch zu mir gesagt, ich darf es keinem weiter sagen. Mhm. Also es war wirklich so ein Geheimnis zwischen uns zweien. Du hast ihr aber von deinen schlimmen Erlebnissen auch erzählt. Ja. Das hat dann euch ja zusammengeführt, genau. Ne? Das war so eine Gemeinsamkeit. Ja. Hast du das denn einschätzen können, dass ihr das so sehr zu schaffen macht, dass sie kurz vor der Selbsttötung steht? Nee. Gar nicht? Überhaupt nicht. Machst du dir heute Vorwürfe, dass ja. du... Welche Vorwürfe machst du dir? Ja, dass ich nicht doch meinen Mund aufgemacht habe. Mhm. Weil dass ich gesagt habe, ja, ich sag halt nichts und so. Was hast du ihr denn geraten? Sie hat ja dann wahrscheinlich permanente Angst gehabt, wieder mit dem Opa in Kontakt zu kommen. Hast du irgendwas gesagt, dass sie sich von ihm fernhalten soll? Oder wurde irgendwie darüber geredet? Ja, ich habe ihr gesagt, also wenn sie es wirklich nicht aushält, dann kann sie zu mir kommen, mhm. weil ich habe mittlerweile eine eigene Wohnung und habe ich ihr gesagt, die kann halt zu mir kommen, wenn sie es wirklich mhm. nicht mehr aushält. Aber sie muss vorher mit ihren Eltern reden. Mhm. Nun war sie 18 Jahre alt. Ja. Da denkt man so, als jemand, der so etwas nicht erlebt hat und da nicht in dieser Situation drin steckt, wie kann denn ein 18-jähriges Mädchen so etwas über sich ergehen lassen? Wie ist es denn überhaupt dann zu diesen Situationen gekommen? Hat sie dir das erzählt mit dem Opa? Ja, die musste halt immer, also bei dem Opa putzen kommen, so am Wochenende und so. Die Oma lebt nicht mehr? Nee. Mhm. Und dann hat er halt genügend Möglichkeiten gehabt. Aber sie hätte sich doch wehren können, sie hätte doch weglaufen können. Hat sie auch versucht und einmal, also der Opa war noch so, also ist noch ziemlich, weiß ich nicht, fit und so und ist halt hinterher gerannt. Also wenn sie sogar äußerlich so zugerichtet war, muss es dann ja auch sehr brutal zugegangen sein. Das heißt, sie hatte auch Angst, vielleicht sogar auch Todesangst vor dem Opa. Ja. Ja. Wie oft ist es da zu sexuellen, zur Vergewaltigung gekommen? Wöchentlich? Ja, also ich würde sagen, ja, wöchentlich, also fast so vielleicht alle 2 Tage oder alle 3 Tage. Hm. Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Hm. Also ich würde sagen, ja, so jede Woche würde ich sagen. Also Johanna, du hast gerade ja angefangen, darüber auch nachzudenken, was du jetzt tust mit dieser Information. Ja. Also das trägst du wahrscheinlich sehr, sehr präsent in dir herum, ne? Was geschieht jetzt? Was mache ich jetzt? Wie handle ich jetzt? Ja. Zu welchem Schluss bist du vielleicht schon gekommen? Oder in welche Richtung tendierst du? Also zum Schluss bin ich eigentlich noch gar nicht gekommen. Mhm. Ich überlege halt wirklich ernsthaft, ob ich diesen Mann nicht anzeige. Mhm. Weil wer weiß, ob der das noch nur mit ihr gemacht hat. Das ist genau richtig. Die Überlegung ist genau richtig. Ich meine, du hast einen Brief und du bist eine Zeugin. Deine Freundin hat dir das erzählt. Ja. Ich finde, dass du jetzt erst einmal man müsste überlegen, ob du mit den Eltern, dass du die informierst. Vielleicht wissen die das ja auch gar nicht. Doch, also das war ja so gewesen, dass sie dann halt angefangen hat zu reden. Ach so. Ach so, das wusste ich jetzt nicht. Ja, habe ich auch noch nicht gesagt. Mhm. Die hat halt angefangen zu reden und die Mutter hat natürlich alles abgeblockt. Mhm. Und ihr Vater würde da sowas doch nicht machen. Mhm. Und das kann doch gar nicht angehen und so. Nachher war es dann halt so schlimm, dass die so einen Streit mit ihren Eltern bekommen hat, haben die Eltern die vor die Tür gesetzt. Und dann habe ich die halt für 2 Tage war sie bei mir und dann ist sie wieder zurückgegangen. Mhm. Also warum sie überhaupt zurückgegangen ist, weiß ich auch nicht. Und dann, wie lange hat es dann noch gedauert, bis sie es dann getan hat? Dann hat es dann vielleicht noch, ich weiß nicht, 2 Wochen. Mhm. Mein Gott, da ist ja nur alles auf sie eingeprasselt. Sie hat dieses Leid ertragen müssen mit dem Opa und dann auch noch auf solche Eltern zu stoßen, die ihr nicht glauben und nicht zu ihr stehen. Ja. Ist ja wirklich alles zusammengebrochen, was zusammenbrechen kann. Mhm. Geh zur Polizei, Johanna. Das bist du deiner Freundin schuldig. Auf jeden Fall. Geh zur Polizei. Nimm diesen Brief mit und geh zur Polizei. Denn, ich meine, es ist ja so, wer weiß, was der nicht alles mit anderen Leuten macht. Was er mit anderen macht und auch, damit du auch ein Gefühl der Genugtuung hast. Man kann deine Freunde nicht mehr lebendig machen. Nee. Und all das Grauenhafte, was sie erlebt hat, das hat sie nun mal erlebt. Aber er soll zumindest die Strafe bekommen, die im Rahmen unserer Gesetze möglich sind. Ja, also ich meine, ich denke schon, dass ich das machen werde. Ja, ich möchte dich da wirklich sehr, sehr ermutigen, das zu machen. Ich finde, du musst es auch machen. Ich meine, sie hat auch schon zu mir gesagt, ja. Am liebsten würde sie selbst zur Polizei gehen und alles machen. Aber sie hatte halt viel zu viel Angst. Mhm. Weil der hat halt schon mal mit dem Messer auf die eingestochene Hand die einen Milzriss gehabt. Ich will noch einen Satz, bevor wir uns verabschieden, noch zu deinem schlechten Gewissen sagen. Natürlich ist es ganz, ganz normal, dass du dir jetzt auch 1000 Vorwürfe machst. Ich glaube aber, dass du schon sehr viel für sie getan hast. Du hast sie ernst genommen und du hast ihr geglaubt. Und sie hat dir ihr Herz ausschütten können. Das ist schon unglaublich viel. Und du hast sie in ihrer großen Not aufgenommen zu Hause. Du hast so viel für sie getan. Ich glaube, mehr konntest du auch mit deinen 18 Jahren und auch mit deinem Erfahrungshintergrund konntest du gar nicht machen, Johanna. Ich glaube, du hast genau das getan, was du tun konntest. Mehr war nicht drin. Aber handel jetzt. Tu jetzt weiter was. Geh zur Polizei. Mach das, ich gehe zur Polizei. Ich fände es interessant, wenn du dich bei mir auch nochmal melden würdest. wie die Polizei die Geschichte aufgenommen hat und wie die Ermittlungen verlaufen. Vielleicht, dass wir in 2 Monaten oder so nochmal miteinander sprechen. Ja, okay. Meldest du dich nochmal bei mir? Ja, mache ich. Okay. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Johanna. Tschüss. Tschüss.